Männer und Frauen wird es vorerst nicht geben. Mit den Stimmen von Union und FDP lehnte der Bundestag einen entsprechenden Entwurf der SPD ab. Laut Statistischem Bundesamt verdienen Frauen 22% weniger als Männer. Die Nominierungen für den Deutschen Filmpreis stehen fest. Tom Tykwers Drama Cloud Atlas bekam 9 Nominierungen und ist damit Favorit. Mit insgesamt 8 Nominierungen ist ihm aber Jan-Ole Gerster mit seinem Berlin-Film Oh Boy dicht auf den Fersen. Der Deutsche Filmpreis gilt als der höchst dotierte deutsche Kulturpreis. Die Verleihung findet Ende April statt. Er hat 16 Menschen absichtlich mit HIV infiziert. Dafür muss ein selbsternannter Heiler in der Schweiz fast 13 Jahre ins Gefängnis. Der 54-Jährige hatte sich extra infiziertes Blut besorgt und die Menschen unter Vorwänden wie zum Beispiel Akupunktur gestochen. Warum er das machte, wurde in dem Prozess nicht klar. Hitradio Ohr. Einfach näher dran und besser unterwegs. Der Verkehrsservice. Präsentiert von Audi Link Klar. Wer gut fahren will, fährt direkt zu uns. Audi Link Klar. Mit der riesigen Auswahl an jungen Gebrauchten. Keine Staus in der Region. Einen Blitzer haben wir noch heute Abend. Ortsausgang Mösbach Richtung Oberachern. Hello. Hit me. This is the test. It's serious. It's a dream. Ladies and gentlemen. Put your hands together, ladies and gentlemen. Let the rhythm take you. Yeah, yeah, yeah. The rhythm. The music. The music. Music. Oh, I love stuff. Now, here comes the music. Are you ready? Okay, boys. Here we go. 4, 3, 2, 1. Jetzt geht's los und du bist mittendrin. Voll die Party. Das ist ein Ding. Mega starke Unterhaltung bei voller Action-Temperatur. Party total. Volle Kult. Mann, das ist ja abgefahren. Dann noch viel Spaß, Leute. Licht aus. Spot an. Cool. You are being taken under our power to your destination. Und voll abgefahren. Wow, total durchgedreht. On your Maximum Music Radio Station. FM. Bar, staring right at your friend. It's going well.

Aha, Drache und Drogen. Aber Drogen gibt es dort nicht? Man hört nur das Beste über den Schuppen. Und du, Gabi, willst natürlich mit. Und dazu soll ich jetzt ja sagen. Ach, Papi, der sieht doch nicht so viel Haufen auf. Also, wie so. Aber spätestens... Bringt ihr meine Tochter nach Hause? Ja, willkommen, hier ist der Starter ins Wochenende. Ich habe wieder alles dabei, was das Herz begehrt. Oh, er ist wieder da. Hallo, Al. Achtung, Nachtschwärmer. Hier ist Al Bundy. Ja, Al, heute bist du aber früh dran, ne? Wo sind die anderen Bundys? Ah, da draußen. Komm, ruf sie rein, die sollen reinkommen. Komm bloß nicht ins Studio. Charlie hat heute Mundgeruch. Was heißt heute? Danke, Al. Hier geht's ab. hier passiert's. Action. Showdown. Anschnallen, Leute. Macht euch auf was gefasst. Das ist der totale Abschuss. Hier gibt's alles, was das Herz begehrt. Power Radio. $20 in my pocket. I'm hunting, looking for a cover. This is fucking awesome. Ich bring in die Kikis, Vikings, schlüpf in die Nikes, Vikings, bring dich zurück in die 90s. Ich bin nicht verrückt, doch ein Hypebeast. Like these, like das, like alles. Kein Beat, kein Cheat, kein Weed, kein Feed, mein Beat. Oh yeah. Headbanger, bitte mach die Tracks banger. Doch ich mach, was ich will, außer dass ich Rap ändere. Schmeckt lecker, bin kein Jet-Setter. Doch meine Tracks gehen um die Welt. Und deine Freundin heißt Ecker. Okay. Will ja nicht meckern, doch sie sitzt auf meinem Sweater. Hey, und schluckt nach ihrem Dr. Whopper auf mal locker 23 Kühe und ein halbes Dutzend Drecker. War so viel heiß wie deine Olle. Ist yeah, in Ordnung, denn man kann sie rollen wie das Air. Yeah, und meine Chick ist scharf wie das S. Ja, genau, sie ist scharf wie ein Mexikaner. Lieblingsfilm, sie will mich wiedersehen. Doch ich brauch nicht viel im Leben, außer das Supreme-Emblem. Auf meine Snapbacks, Decks oder Backpacks. Jede Zeit ist fett und relax, so wie Jack Black. Ich denk zurück, als das Rap-Ding begann. Damals waren meine Helden Max, Sam und Jan. Heute zieh ich selber mit den Tracks übers Land. Bin egal wohin, ich komm schon bekannt. Oh, he got the Velcro. I'm gonna pop some tags. Only got $20 in my pocket. I'm hunting, looking for a come up. This is fucking awesome. I'm gonna pop some tags. Only got $20 in my pocket. I'm hunting, looking for a come up. This is fucking awesome. Meine Zeit ist jetzt, egal was kommt, man, ich bleib relaxed. Ich nehm mich zurück, schreib nen Text. Noch kein Plan, wohin, doch bis jetzt war's fett, oh yeah. Meine Zeit ist jetzt, egal was kommt, man, ich bleib relaxed. Ich nehm mich zurück, schreib nen Text. Noch kein Plan, wohin, doch bis jetzt war's fett, oh yeah. Oh yeah, yippee, yeah. Sollte alles klappen, bin ich bald Milliardär. Haha, Wahnwitz, ich mein Millionär. Und was ich damit meine, meine Taschen sind leer. Ist okay, man, ich brauch kein Cash. Brauch keine Villa am Meer und auch kein Band. Brauch keine eigene Band, brauch keine Brand. Alles, was ich von euch will, ist ein oh yeah. Und du sagst, die Beats sind kalt. Also steckst sie in die Pipe, ziehst sie rein. Nimm dir 2 Minuten Zeit, atme kurz tief ein. Und du merkst, du wirst high, bist mehr von dem Scheiß. Also nimm dich zurück, mach die Fenster auf. Tape rein, aufdrehen, Gänse, hau. Gab, denn ich hab, was ein Gangster braucht. Schreiben alte Rapper Texte, hab ich längst gebaut. I'm gonna pop some tags. Only got $20 in my pocket. I'm hunting, looking for a come up. This is fucking awesome. Meine Zeit ist jetzt. Egal was kommt, man, ich bleib relaxed. Ich lehn mich zurück, schreib nen Text. Ja, meine Zeit ist jetzt. Wir haben gleich 7:30. Hallo Nachtschwärmer. People of the world and every nation. Das war beeindruckend. In dieser Sendung werden die Naturgesetze außer Kraft gesetzt. Alles klar. Yeah. Dreh das Radio auf. Until you wake up Saturday afternoon. It's Friday. It's Friday. Thank you.

Der kennt diesen Song. Er lief da rauf und runter. Zumindest in unserer Gegend. Hallo Nachtschwärmer, willkommen. The funky divas. So, kleine doofe witzige Geschichte. Two and a Half Men Spezial. Ja, die Bertha, die Putzfrau von meinem Freund Charlie Harper, ist ja genauso traurig, dass er nicht mehr da ist. Es war mir erstmal eine alte Geschichte von ihr. Nennen Sie mir drei Beiträge des römischen Imperiums zur Zivilisation. Orgien, Wein und Bulimie. Wer weiß das besser als Charlie Harper? Nun, in der neuen Serie ist er nicht mehr da und die Bertha ist auch ziemlich traurig. Charlie war der beste Arbeitgeber, den ich je hatte. Wenn ich einen freien Tag wollte, klar, Bertha, kein Problem. Und wenn ich ein paar Scheine extra brauchte, klar, Bertha, kein Problem. Und das Einzige, was er dafür verlangte, waren frische Laken oder dass ich eine seiner vollgekotzten Cracknutten vor den Gartenschlauch stellte. Ja, das ist Nachtschwärmer Spezial. Party! Wanna hear it right now? Lust auf Ekstase, Freitag bei Hit Radio Ohr. Einfach näher dran. Einfach näher dran. Pausenlos. Adrenalin pur. Welcome to the next level.

Jeden Freitag mit DJ Rockhound and Friends. Wir bringen das Clubleben direkt in dein Wohnzimmer. Maximum Clubbing. Immer freitags ab 23 bis 3 Uhr live aus dem Codex Club Aachen. Hier auf Hitradio Ohr. Präsentiert von Tri AG Automobile, deinem Renault-Partner der Region. Auch in Birkenfeld, Kippenheim, Baden-Baden und in Bühl. Netto-Marken-Discount präsentiert die Samstagskracher. Nur morgen mit Schweinespießbraten vom Nacken, das Kilo für nur 4,77 Euro. Und Floristensträuße für nur je 3,99 Euro. Einfach besser. Netto, einfach besser. Wow, ein toller Verlobungsring. Mhm. 123gold.de. Der war bestimmt sündhaft teuer. Nein, nicht bei 123gold, denn bei Deutschlands Trauring-Spezialist Nummer 1 finden Sie jetzt die hochwertigsten Diamanten zu spektakulären Preisen. www.123gold.de. Ihre Trauring- und Diamantspezialisten in Offenburg, Steinstraße 6. Schau mal, Schatz, ich habe unser altes gefunden. Und hier liegt mein noch wie neu. Du hast das Zeug zum Reichwerden, denn bei eBay wird aus ungenutztem bares Geld. Jetzt einfach einstellen und erfolgreich verkaufen. eBay, mein Ein für alles. Ob Scotch, Rum, Wein oder Champagner. Für einfach mehr Stil. Jamel's Corner. Hochwertige Spirituosen und Weine in bester Auswahl. Und natürlich haben wir auch den Original Schwarzwald Gin Marquis 47. Jamel's Corner. Direkt am Marktplatz in Offenburg und unter jamelscorner.de. So, jetzt passt mal auf. Maximum Clubbing. Die Radioshow live aus dem Codex Club Aachen. Urban Mashup Sound, Elektropop, haust die Hottons von den Plattentellern dieser Welt. Ja, da haust du doch einen Stopfen aus. Da sage ich dir nichts mehr. Gell, da schaust du mal selber hin zum Maximum Clubbing. Immer freitags ab 23 Uhr live aus dem Codex Club Aachen. Hier auf Hitradio Ohr. Da sperrst du es auf, deine Waschel. Stell dir vor, ich gewinne den Matthias Schweighöfer. Olli wird eifersüchtig, kümmert sich mehr um mich und lädt mich zum Essen ein. Ja, noch besser, du gewinnst gleich einen Big Mac. Dann musst du nicht auf seine Einladung warten. Lecker gewinnen mit Monopoly bei McDonald's. Mit dem frischen Classic Beef and Cheese, den knusprigen Shrimps und dem köstlichen Chicken Honig-Senf. Jetzt probieren. Finden Sie Ihre Balance und starten Sie fit in den Frühling. Am 23. und 24. März täglich von 10 bis 18 Uhr bei der Messe Offenburg. Balance, die Messe für Gesundheit und Lebensqualität. Mit vielen Vorträgen, Gesundheitschecks und kostenlosen Workshops von der VHS zum Mitmachen. Gesundheitsmesse Balance am 23. und 24. März von 10 bis 18 Uhr bei der Messe Offenburg. Wohlbefinden zum Mitnehmen. Heute Abend, Codex Club in Aachen. Connection complete. Eine Connection complete heute Abend. Heute geht's wieder rund im Codex, ganz klar. Heute ist Abi-Party. Gab's wieder Spezialangebote bei Cardi Cola 1,50 bis 24 Uhr, Warsteiner 1 Euro bis 24 Uhr. Zwei Clubs geöffnet, Haus, Elektro, Urban und im kleinen Club Rock, Pop, 90er, 80er, Deutsch. Freikarten gültig. Da, da, da, da, da, das geht ab nach Schwimmer. Ba, ba, ba, ba, ba. Hey, Codex Club in Aachen. Und allen schönen Dank, die vergangenes Wochenende am Samstag bei der Durstlöscher Party waren. Yeah. So, morgen Samstag, 23. Hip-Hop Heroes. 100% Black. Black Hip-Hop, Urban, Latin, Ragga, R&B und Dancehall. Auf drei Dancefloors. Spertelguest DJ Anta von Big FM und MC Fast. Dann gibt's einen Booty-Shake-Contest morgen. Erster Platz 75, zweiter 50, dritter 25 Euro und ein Freestyle-Rap-Contest. Mehr Infos unter codex-club.de. Wow, wow, wow. Codex Club in Aachen. Wow. Anmeldungen bis 23.03. für diese Contests auf deineparty@codex-club.de. Geht auf die Seite von Codex, da erfahrt ihr mehr. Dann heute in einer Woche ist das Codex geschlossen. Da ist nämlich Karfreitag, da ist nämlich gesetzliches Tanzverbot. Aber der Donnerstag ist geöffnet, 28. März. Ihr wisst Bescheid, Dankeschön. Codex Club in Aachen. Connection complete. Wow! Wow! Wow! Sperrt ganz schnell eure Multis rein. Sie fangen die am Ende wieder an zu schreien. Schraubt die Boxen auf volles Rohr. Der Dröhnemann fliegt euch vor den Ohr. Seine Platten liegen alle schon längst parat. Im Studio haben wir schon wieder 50. Ja, lasst alles gehen und stehen. Radio ist schon lange an. Willkommen, Nachtschwärmer! Charlie ist jetzt dran. Charlie! Jetzt machen wir 90er Spezial. Jetzt geht's los! Ja, 19.55 Uhr, kurz vor 20 Uhr.

präsentieren sie ein einzigartiges Wohlfühlambiente. Und bei der ersten Veranstaltung war ich ja auch damals in Offenburg-Weiher und das war echt super. Und ich verlose jetzt zwei mit zwei Karten. Die Frage ist, wie heißt die Zwei-Mann-Band, die da mitspielt? 078 1504 3311. Und bitte öfters probieren. Ja, 20 Uhr 10, nicht mehr anrufen, Nachtschwimmer, alle Karten weg. You just put the needle on a really unique record album. Here is a complete disc jockey show with all the modern pace of today's exciting radio.

silbernen Knopf. Bewahr ich alle diese Bilder im Kopf. Ich weiß noch, als wir das erste Mal gechillt haben im Loch. Ich bewahr mir diese Bilder im Kopf, Kopf, Kopf, Kopf. Und die Hände zappeln. Beweg dein Arsch, beweg dein Arsch, beweg dein Arsch, beweg dein Arsch, beweg dein Arsch, beweg dein Arsch. Beweg dein Popo, lass die Füße und die Hände zappeln. Ja, wenn der Bizeps flippt, alle mit, was geht da? Wenn der Bizeps flippt, alle mit, was geht da? Wenn der Bizeps flippt, alle mit, was geht da? Was geht ab? 20:26 gleich. Ja, es geht alles ab nach Gymnasium. Diese Sendung ist der Starter fürs richtige Power-Wochenende. Egal, wohin man geht. Oder auch, wer zu Hause bleibt. Evan, schönen Dank fürs Mitmachen da, für die Veranstaltung in Elgers. War ja die Fete. Gewonnen haben Sabrina aus Eckartsweier und die Andrea aus Niederschopfheim. Starte durch in ein heißes Wochenende. Starts now. One more time. A broadcasting station. Yeah. Oh, das wird ein heißes Ding hier. Genesis und Fragma. Ecke. Ja, Nachtschimmer, so. Da ja viele weggehen, habe ich hier ein paar Tipps jetzt, so Anmachsprüche. Erster: Ich bin so schlecht im Bett, das musst du erlebt haben. Oder? Sex macht schlank, lass uns doch gemeinsam abnehmen. Ja, genau. Ein noch, ich würde gern mit dir frühstücken. Darf ich dich zum Abendessen einladen? Naja, ob die wohl drauf reinfallen? Ich weiß nicht. Haben wir noch einen? Aber sicher. Lolita, die ganz heiße Lolita, macht einen Strip vor Soldaten in Afghanistan, die schon 3 Jahre nicht mehr zu Hause waren und keine Frau gesehen haben. Tosender Applaus, als die letzte Hülle fällt. Dann aber herrscht plötzlich Totenstille. Was ist? Gefalle ich euch nicht mehr, ruft sie. Antwortet eine stöhnende Stimme. Natürlich, aber klatsch du mal mit einer Hand. Ja, das ist schwierig. Dankeschön, Tennis. Hier geht's ab. Hier passiert's. Action. Hier passiert's. Best beer in music. Coming up. Hier geht's rum. Shelter. No food.

Sag schon mal, da sind nicht nur 90er, da sind 80er dabei. Irgendwie hineingerutscht. Was soll's? Den, das ist auch 80er. Ich glaube, ich bin total neben der Kappe hier. Jetzt schauen wir mal hier die Mails rein. Ah, der Budewitz Matthias aus Rheinau. Einen Gruß an mich und alle Nachtschwärmer. Und mit mir das Wochenende einläuten. Dankeschön, Grüße zurück nach Rheinau. Dann haben wir hier Sonja, Tom und Julia. Sie fragen nach einem Genesis-Mix. Ich bringe dann noch was für euch von Genesis. Genesis, okay? Mein Mann war total von den Socken. Mein Kind auch. Ja. Die gibt's natürlich nicht zu kaufen, liebe Sonja. Ja, ganz klar, 80er Spezial. Say jumbo, scream and shout, turn and say Colombo. Now I gotta go, so Coco. Christmas-mäßig erfüllt. 21:07 Uhr. Hallo Nachtschwärmer. So, ein paar 90er haben wir jetzt noch zwischen rein gemacht. Aber das muss genügen. We can bond as was, was, was. Einfach näher dran. Hey Kiel, der Saustark-Überraschungsjingle bitte. Saustark-Überraschungsjingle. Ist das der Einstiegsbrunner? Das glaube ich einfach nicht. Genesis on Flow Rider. Meine Herren. Wahnsinn. 21:10 Uhr. Hier geht's ins Wochenende. Hier ist die Radio. Dreier Stecker auf Zweier Stecker Stromadapter. Zick, zack, Elektroschock. Lichter an. Volle Power. Thank you.

Ich habe auch keine Sendung am Karfreitag. Ich setze aus das kommende Wochenende nach Schwärmer. Die Live-Übertragung findet aber vom Codex am Ostersonntag ab 23 Uhr wie gewohnt um diese Uhrzeit statt. Und alle noch schönen Dank, die bei der Durstlöscher-Party waren. Weltklasse. Bitte besuch mich auch auf Facebook. Charlie 2000 Fan eingeben bitte in die Suchleiste. Und bei Wer kennt wen? Charlie in Buchstaben, 2000 in Zahlen. Besucht mich, klickt mich an, bitte. Nachtschwärmer Spezial. Attention Students. Attention Students. Are you ready? Und für alle, die nicht wissen, wie der Hase läuft. Ein volles Nest zum Osterfest. Schalt das Radio an. Charlie ist dran. Sag das gar nichts wert. Mach den besten Sound. Spezial. Ja, 21.25 Uhr, kurz vor halb 10. Hallo Nachtschwärmer. Oh, ich habe wieder Probleme mit meinem größten Damenschuhverkäufer aller Zeiten. Ihr wisst ja, er hat wieder getankt. Naja, das ist ja schon normal. Al, was gibt's? Hast du mich überhaupt erkannt? Charlie! Ja. Oh Mann, ist der wieder voll, ne? Al Bundy hier. Ja, wissen wir ja, Al. Furchtbar mit dem Kerl. Dass ich sie überhaupt so lange mit dem aushalte. Ein Schuhverkäufer von Gottes Gnaden. Das ist mein Jahrzehnt. Das ist das Bundy-Jahrzehnt. Frage, mit wem würden Sie lieber die Nacht verbringen? A, Ihrer Frau oder B? B. Ja. Radio. Showtime. Somebody scream. Let's go. Radio on. Cut it as hard as they possibly can. What did you say? Do you want a party? Waking up this city's nightlife. Are you ready to party? Ja, die richtigen 80er erkennen das schon am Anfang. Das ist Visage mit Fade to Grey. Aber da kommt jetzt noch was dazu. Oh. Thank you. absoluter Wahnsinn, ne? Das Visage, das war damals, glaube ich, über 20 Wochen die Nummer 1. In den 80ern. Great music. Ein Master. Con los terroristas. Für Witzecke. Nach der Hochzeitsnacht, meint sie. Oh Schatz, ich muss dir was beichten. Ich leide unter Asthma. Er ganz erleichtert. Oh Gott sei Dank. Ich habe schon gedacht, du pfeifst mich aus. Genau. Der Sohn des Kannibalenhäuptlings kommt in die Missionsschule. Auf dem Arm hält er ein Baby. Ah, fein, dass du deinen kleinen Bruder mitbringst, freut sich der Missionar. Sagt der Kannibale, das ist nicht mein Bruder. Das ist mein Pausenbrot. Ja, ja. Hier geht's ab. Hier passiert's. Action. Probably the best beer in music. Coming up. We'll be right back. checks out. Ja, hier ist der Freitagabend. Willkommen nach Schwärmer. Ja, die Party ans Wochenende. Wieder spitze, ja? Carly Rae Jepsen, Michael Mind, Kerry Rafferty und so weiter. Alles da drin. Schuhverkäufer, was gibt's wieder? Er ist wieder voll Tatendrang. Oh je, da kommt wieder was auf mich zu. Also, du kannst ruhig erzählen, dass ich Eindruck schinde bei den Weibern. Wieso? Und dass El Bundy nicht nur auf der Überholspur des Lebens fährt, nein, er lässt dabei auch noch die Reifen quietschen. Aber wenn du weggehst, dann nimmst du mich mit. Du weißt doch, dass ich dich nirgendwo mit hinnehme. Sie wollen Action, sie wollen Erotik, sie wollen Spaß und Spannung. Schmutzige Witze über Sex. Geklappt oder ist auch mal was daneben? Aber das kann man ja hinterher aus den Haaren rauswaschen. Kein Respekt vor niemand. Sind Sie auch so angewidert wie ich von dieser ganzen Sache mittlerweile? Das ist nur ein Teil des ganz normalen Wahnsinns. Oh Mann! Umfragen ergaben, dass 50% des Publikums nicht weggeschaltet haben. Thunderball, don't make it a top. 5 million and 40, naughty, shorty, baby girl. Come on, the way the sun cold, I wanna be keeping you warm. I got the right temperature to shelter you from the storm. Hold on, girl, I got the right attitude to turn you on. And girl, I wanna be the papa, you can be the mom. Oh, oh. Because of the girl, them broke out from the floor from your door. Come you the one, a man we can't turn you on. Girl, make I see you one name upon ya. Can't stand for the long, no eat no yam, no steam fish, no, no green banana. But down in Jamaica, we give it to you hot like a sauna. Oh, I'm the greatest of a lonely boy. Oh, I'm the

Hier auf Hit Radio Ohr. Präsentiert von Tri AG Automobile, deinem Renault-Partner der Region. Auch in Birkenfeld, Kippenheim, Baden-Baden und in Bühl. Okay, also Don Carlos nimmt Schillers Frühstück, die Jungfrau von Orléans Milchkaffee, Wilhelm Tell Apfelkuchen und die Räuber von Tisch 7 nehmen viermal Himbeerbowle. Unglaublich, wer bei uns so alles aufschlägt. Schillers Café Offenburg. Bei uns gibt es täglich wechselnden Mittagstisch, Snacks, Feierabenddrinks und für alle Langschläfer sonntags Frühstück bis 14 Uhr. Schillers Café in Offenburg, Sophienstraße 1. Das Kia-Qualitätsversprechen. Jetzt für alle Kia-Modelle. 7 Jahre Kia-Herstellergarantie. 7 Jahre Kia-Wartung. 7 Jahre Kia-Navigationskarten-Update. Das einzigartige Kia-Qualitätsversprechen. Ab sofort bei Autohaus Paschke in Offenburg. Jetzt Probefahren. Hitradio Ohr präsentiert All You Need Is Love. Das Beatles-Musical. Erleben Sie die Geschichte der wohl berühmtesten Band aller Zeiten. Ihre unsterblichen Hits und zahlreichen Welterfolge. Liebevoll als Musical verpackt. All You Need Is Love. Das Beatles-Musical. 17. April um 20 Uhr im Festspielhaus Baden-Baden. Tickets an allen bekannten Vorverkaufsstellen. Jeder Mensch ist faszinierend. Jeder Moment ist einzigartig. Juwelier Spinner ist immerwährend. Unterstreichen Sie Ihre Persönlichkeit mit faszinierendem Schmuck und einzigartigen Uhren. Juwelier Spinner in Lau, Kehl und Baden-Baden. Meisterhaft. Juwelier Spinner. Die Menschen sind begeistert, die Presse ist fasziniert und das Geheimnis ihres Lächelns ist endlich gelüftet. Sie ist Patientin bei der Zahnarztpraxis Alois Bieler in Lahr. Ästhetische Zahnheilkunde, modernstes Bleaching und eine Prophylaxe vom Feinsten. www.zahnarztpraxisbieler.de. Der Brandenkopf. Grandiose Landschaften im Kinzigtal. Heimat der Schwarzwaldmarie. Schwarzwälder Gastfreundschaft und badische Küche. Einfach unwiderstehlich. Das ist die Ferienregion Brandenkopf. Ein starkes Stück Schwarzwald. www.brandenkopf.com. Heute Abend. Codex Club in Aachen. Connection complete. Heute Abend. Geht's ab. Klar. Heute ist nämlich Abi-Party. Und freitags ist sowieso die Hölle los im Codex. Und heute bis 24 Uhr bei Kade Cola 1,50 war Steiner 1 Euro. Zwei Clubs. Im großen Club House Electro Urban. Im kleinen Club, der nennt sich Black Forest Rock Pop 90er, 80er Deutsch. Freikarten gültig. Dann kommt morgen der Samstag. Da, da, da, da. Codex Club in Aachen. Hip-Hop Heroes heißt da die Überschrift. Hip-Hop Heroes. Ich schaff's wieder, das Clip. So, 100% Black, Hip-Hop, Latin, Ragga, R&B und Dancehall auf 3 Dancefloors. Special Guest DJ Anta von Big FM und MC Fast. Buddhische Contest, 1. Platz 75 Euro, 2. 50, 25 Euro. Und dann Freestyle Rap Contest, 75, 50, 25 Euro. Anmelden bis morgen, 23.03. bitte. Mehr Infos unter codex-club.de. Ja, Codex Club in Aachen. Dann kommenden Donnerstag ist das Codex geöffnet, wie immer. Einlass 22 Uhr. Aber am Freitag, am Karfreitag nämlich, ist das Codex geschlossen, weil da gesetzliches Tanzverbot ist. Und da ist von mir auch keine Sendung und keine Live-Übertragung. Ich setze an Ostern aus. Das Codex überträgt dann am Sonntag. Da ist ein extra Öffnungstag. Also das Codex ist geöffnet Donnerstag, Samstag und Sonntag an Ostern, ja? Genau. Codex Club in Aachen. Connection complete. Wow! Wow! Wow! Heute gibt's mal wieder diese Wahnsinnshow. Charlie ist wieder im Radio. Oh, Charlie. Steilvorlage. Der heißeste Start ins Wochenende. Heute.

say hell yeah. I like that for the people up top. Quicksilver, Red 5 und so weiter. Auch 90er, aber Richtung Techno damals. 22.11, hallo Nachtschwärmer. Jetzt noch ein kleiner Hinweis am Ostersonntag. Pünktlich um 20 Uhr fällt der Startschuss zur zweiten Fete. Kulthits der 80er und 90er in der Festhalle Elgersweier. Nach dem grandiosen Zuspruch bei der Premiere zelebrieren Tom und Andy Backslash Events und Kult-DJ Heinz Ketchup auch diesmal ausschließlich die Fetenhits der 80er und 90er. In Kombination mit aufwendiger Technik und Hallendekorationen. Da gibt es also mehrere Lounges, ich war ja dort bei der ersten Fete. Echt super. Ein Wohlfühlambiente. Und da habe ich vorher 2x2 Karten verlost, die sind weg, ich habe keine mehr. Mich nur daran erinnern, am Ostersonntag. Elgersweier. Total krank. Das wird das Spaß. Eisenhart. Also, dranbleiben. Erleben Sie Genuss auf höchstem Niveau im Weinparadies Ortenau. Ob Sie unseren rassigen und eleganten Riesling mit hochfeiner Blume, unseren kräftigen roten Spätburgunder mit leichtem Brombeerton oder einen unserer anderen Weine bevorzugen. Im Weinparadies Ortenau und auf dem Ortenauer Weinpfad sind Genuss und Qualität immer garantiert. Weinparadies Ortenau. Weine wie im Paradies. Mehr Informationen erhalten Sie unter weinparadies-ortenau.de. Und was passiert, wenn Sie lächeln? Wir von Hamdental tun alles für Ihr strahlendes Lächeln. Mit über 30 Jahren Erfahrung, präziser Handarbeit und innovativer Technik. Damit Ihre neuen Zähne so gut sitzen, wie sie aussehen. Mehr Infos unter ham-dental.de. Hamdental. Aus Freude am Lächeln.

You're locked on to Power Hits Hot 40. Hot 40. You are live in the mix. Ja, ihr seid hier vollkommen richtig. Geil ist geil. Spezial mit Charlie 2000. Seed on Chichi D'Agostino. Showtime. Noch steiler. Oh mein Gott. Noch schneller. Wie alle. Jetzt kommt. Oh, no, Mann. Geballte Ladung Power. Sympathisch. Gut. Was ist das? kurz vor halb elf, 22.26 Uhr am Freitagabend. Dann gibt es wieder Diskussionen ohne Ende. Fritz Kaltbrenner, ganz spezial. Dann gefällt dir der Song auch, hä? Oder Piggy? Ganz wie in alten Tagen. Ja, bevor es Musik gab. Komm, jetzt vertrag dich mit deiner Frau. Weißt du, ich glaube, dass alles hinhaut bis auf eine Sache. Was denn? Sie will wahrscheinlich Sex. Backe, backe Kuchen, der Bäcker hat gerufen. Das ist hoffnungslos. Blockbuster am Freitag. Hier kommt erst der Spaß und dann das Vergnügen. Kapiert? Juhu! Ja, das nenne ich Unterhaltung. Bingo Players on Crow. So, genau 22.30 Uhr. Die doofe Witze-Ecke. Und nun Bühne frei für einen Mann, dessen Witze nie alt werden können, weil sie es immer schon waren. Wann genau hast du deinen Verstand verloren? Des Wahnsinns fette Beute. Ist nicht zu fassen, dass der Name dieses Mannes den Eindruck vermittelt, er könne normal sein. Wir sagen hier nicht geisteskrank. Wir bevorzugen den Ausdruck mental total daneben. Ja, mental total daneben. Also, einverstanden. Ein One-Night-Stand. Er schläft mit ihr. Morgen stellt er fest, dass sie ihren Namen nicht mehr weiß. Sagt sie, nachdem er gerätselt hat, du musst dir nur von meinem Geschlechtsteil den ersten Buchstaben wegdenken. Sagt er, Otze? Nee, du Thomaschen, Uschi. Und doch keiner wartet darauf, hat den Vertrag nur geklaut, aber sag es ja nicht dem Bauch. Ich hab den Vorschuss leider noch am selben Abend verraucht. Ja, ich weiß, es könnte wirklich immer schlimmer sein. Doch ich nehm Probleme und sperr sie in mein Zimmer ein. Egal was heute geht, ich denk nicht nach, ich bin dabei. Denn ich höre eine Stimme und ich schrei, diese Welt ist geil. Ich habe meinen Blondinenwitz verlegt. Aber ich suche ihn. Gleich bin ich wieder da. Das Assi-Studio. Heute alle Dimensionen des Grauens. Hey, cool. Noch nie wurden die Zustände so schonungslos offengelegt. Es ist sehr ernst. Bahn frei. Jetzt geht's erst richtig los. Ich habe sie gebrannt. Oh, das wird ja ganz spezial. Das ist Boston. Morten, da fehle ich mit Black Eyed Peas. Hey! Ich habe die doofe Witze, Ecke Nummer 2. Was ist der Unterschied zwischen einer Blondine und einer Dose Schappi? Ja, Schappi gibt's auch mit Hirn. Oh, jetzt darf ich mich nicht mehr auf der Straße trauen. Komm, zum goldenen Abschluss bringe ich nur ein. Sie abends im Bett, Schatz, heute nicht. Ich habe so schreckliche Kopfschmerzen, strahlt er. Oh, das trifft dich gut, Schatz. Rate mal, wen ich gerade mit Aspirin eingepudert habe. Ja. Ach, ich muss sogar husten. Das ist doch nicht mehr normal, Nachtschwärmer. Attenzione. Please welcome the new party. Smashing, fresh, from Italia. Sempre, sempre. Come on, together. We make a big party tonight. Hey, ragazzi. Action. Super Smash Hit. Sempre, sempre. Sempre. Come on, we make some big party tonight. Sempre, sempre. Sempre, sempre. Super, sempre, sempre. Oh, die Zeit vergeht nach Schwimmer. Und ich grüße noch alle Blondies. Es war da alles nur Spaß, ganz klar. Okay, ja. Ja. Ich lass den Bass von der Leine und die Kette auf euch drauf. Ich lass

Schillers Café Offenburg. Bei uns gibt es täglich wechselnden Mittagstisch, Snacks, Feierabenddrinks und für alle Langschläfer sonntags Frühstück bis 14 Uhr. Schillers Café in Offenburg, Sophienstraße 1. Heute Abend, Codex Club in Aachen. Connection complete. Heute Abend geht's ab. Heute ist Abi-Party im Codex. Abiturienten-Party. Und bis 24 Uhr Bacardi Cola 1,50, Warsteiner 1 Euro, aber nur bis 24 Uhr. Zwei Clubs, der große Haus Elektro-Urban, der kleine Rock-Pop 90er, 80er Deutsch. Morgen Samstag, der Name ist Programm, Hip-Hop Heroes, 100% Black. Codex Club in Aachen. Connection complete. Auf drei Floors. Special Guest DJ Anta von Big FM und MC Forst. Yeah. Boogie Shake Contest mit Gewinnmöglichkeiten maximal 75 Euro. Und Freestyle Rap Contest auch 75 Euro. Aber da muss man sich anmelden. Bis morgen ist noch Zeit per Mail. Geht auf die Codex-Seite bitte. Und nach 23 Uhr kommt da die Live-Übertragung Maximum Clubbing direkt aus dem Club. Codex Club in Aachen. So, der nächste Öffnungstag ist dann in der Osterwoche Donnerstag im Codex. Freitag ist geschlossen, Karfreitag, weil da Tanzverbot ist. Und da habe ich auch keine Sendung Nachtschwärmer und es ist auch keine Live-Übertragung. Ich setze kommende Woche aus. Das Codex hat dann Ostersamstag, Sonntag offen und am Sonntag wird die Live-Übertragung ab 23 Uhr nachgeholt. Okay. Bitte besuch mich auf meinen Seiten Facebook. Entweder Charlie2000 in Buchstaben geschrieben oder Charlie2000 Fan. Bin auch bei Wer kennt wen? Charlie in Buchstaben und 2000 in Zahlen. Klickt an, Nachtschwärmer. Ich freue mich jedes Mal. Ich spüre etwas. Aber hallo, wen haben wir denn da? Das ist Charlie2000. Live. From the heart of the world's greatest city. In a radio studio. Ross and special to now. In a radio studio. Live. Welcome to the time for a change. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. You're locked on to Power Hits at Hot 40. Nachtschwärmer Spezial. Oye, sí. De nuevo aquí Rodríguez para ti. ¿Tú sabes qué cosa es el tacatá? ¿Te gusta el tacatá? A mí me gusta cuando las mamitas hacen tacatá. Para, para. Comecei a falar. Sábado na balada, a galera começou a dançar. E passou a menina mais linda. Tomei coragem e comecei a falar. Gata malinga, mas fata malada. Quero curtir com você na madrugada. Dançar, pular, até o sol ganhar. Gata malinga, mas fata malada. Quero curtir com você na madrugada. Dançar, que hoje vai rolar. Gustavo Lima e você. Gustavo Lima e você. Mira como diz mi tacata. Que empieza la fiesta. Tacata. La gente bailando el tacata. Todo mundo gritando. Tacata. Sube el volumen de tacata. Mueve tu culito. Tacata. También el pechito. Nossa, assim você me mata. Ai, se eu te pego. Ai, ai, se eu te pego. Delícia, delícia. Assim você me mata. Ai, se... te pego. Quando eu te pegar, você vai ficar louca. Vai ficar louca, louquinha dentro da roupa. Quando eu te pegar, vou fazer diferente. Tenho certeza, vai tirar a sua mente. A bebida tá subindo, a cabeça enlouquecendo. O clima tá esquentando e só vai dar eu e você. A bebida tá subindo. Ja, so leid mir, so meine letzten 8 Minuten sind angelaufen. Al, bist du auch traurig? Wir müssen der Tatsache ins Auge sehen. Charlie wird alt. Aber keine freche Lippe jetzt gerade noch zum Schluss hier. Ich bin Al Bundy, gerade hier bei Charlie. Wo seid ihr, du Fuck? Ja, vom Radio, du Koffer. Hey, Nachtschwärmer, ich kann nicht verstehen, wieso ihr diese Sendung einschaltet. Jetzt gibt's Krieg. Hey, stopp mal. Was war das denn? Volle Nippelsichtung. Passen Sie auf, was Sie hier sagen. Wie bitte? Oh, das kann doch nicht wahr sein. There's no business like sound business. Tja, das war's mal wieder mit Charlie 2000 am Freitag hier bei Hitradio. Allen ein schönes Wochenende, ein schönes Osterfest. Okay, die Show ist vorbei. Noch lange nicht. Jetzt kommt noch die Zugabe. Scheiße, ich bin noch nicht mal halb besoffen. Wir hören uns wieder kommenden Freitag. Meine Herren, in 2 Wochen. Das Ganze war übrigens aus der Serie Senden ohne Hirn. Heute die Rubrik Witze ohne Pointe mit Männern ohne Hose. Humor, der aus dem Bauch kommt, zusammen mit dem Mittagessen. Auf so hohem Niveau, dass es einem selbst mit Leiter noch schwerfällt, überhaupt die Stammtischkante zu erreichen. Ja. Tja, und das war's dann auch schon wieder für heute. Länger hält man dieses Gesabbel auch nicht aus. Vielen Dank an den zauseligen Schnarchlappen. Der kommt gleich wieder in sein Körbchen. Selber schuld. Und bitte rufen Sie nicht mehr an. Ihre Probleme interessieren uns ohnehin einen Scheiß. I can't believe it. It's so amazing. This club is heated. This spot is blazing. I can't believe it. This beat is banging. I can't believe it. I can't believe it. Hey, check it out. Junior und Jean Paul. Mein letzter Song. Das war's mit Charlie 2000. Bei Hitradio Ohr. Na Carmen, wie hat's dir gefallen? Boah, der Burner. Vielen Dank, Leute. Das war mal wieder die Charlie Show. Gute Nacht, liebe Leute. So geil. 23 Uhr. Aus Deutschland und der Welt. Hitradio Ohr. Die Nachrichten. Im Studio Friederike Breyer. Im zyprischen Parlament hat die Abstimmung über ein Sparpaket zur Rettung Zyperns begonnen. Das Parlament billigte mehrheitlich Einschränkungen im Kapitalverkehr. So soll verhindert werden, dass Bankkunden Geld abziehen, wenn die zyprischen Geldhäuser am Dienstag wieder öffnen. Außerdem wurde die Bildung eines Solidaritätsfonds beschlossen. Über dessen Inhalt ist bisher nichts bekannt. Morgen wird es um die Zwangsabgabe auf Bankeinlagen gehen. Das Bundeskartellamt ermittelt gegen rund 12 große deutsche Brauereien. Sie sollen illegal ihre Preise abgesprochen haben, meldet der Focus. Die Warsteiner und Krombacher Brauerei bestätigten die Untersuchungen. Es ist das größte Kartellverfahren in der Geschichte der Bierbranche, schreibt der Fokus. Fast alle großen Brauereien sollen sich bei ihren Preisen abgesprochen haben, zum Nachteil der Biertrinker. Die Behörde prüft offenbar schon seit längerer Zeit Unterlagen der Brauereien. Die Ermittlungen stünden kurz vor dem Ende. Allerdings ist das Bier in Deutschland im Vergleich zu anderen Ländern noch recht günstig. Die Preise sind in den letzten Jahren nur leicht angestiegen, obwohl für Brauereien Gerste und Energie erheblich teurer geworden sind. Thomas Bremser, Nachrichtenredaktion. Pierluigi Bersani soll als Spitzenkandidat eines Mitte-Links-Bündnisses versuchen, die neue